in unserem kleinen Märchenhaus. Eia, eia, warum geht auch die Sonne ein und aus? Eia, eia, warum? Sie spielt in dir, sie tanzt und lacht, hat auch ein Märchen mitgebracht. Und abends, ei, warum dreht sie sich einmal um? In unserem kleinen Märchenhaus.